dass sich die Theodizee-Frage nicht wie in der Handschriftenkultur unsichtbar machen ließ, sondern problematisiert wurde. Hierbei die philosophische Rechtfertigung Gottes von Gottfried Wilhelm Leibniz, die er etwa 40 Jahre vor dem Erdbeben von Lissabon entwickelt hatte. Es ist die beste aller möglichen. Die Quintessenz seiner Lehre ist der berühmt gewordene Satz, dass Gott die beste aller möglichen Welten geschaffen habe. Dies ist die beste aller möglichen Welten. Dies ist die beste aller möglichen Welten. Angesichts der realen Katastrophe von Lissabon schrieb Voltaire einen sarkastischen Roman, Candide oder der Optimismus, in welchem er diese alte metaphysische Rechtfertigungslehre von Leibniz nach allen Regeln der Kunst verspottete. Wenn das die beste aller möglichen Welten ist, dann möchte ich erst die übrigen sehen. Dem Tsunami und der Kernschmelze in Fukushima gegeben. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nicht eintritt. Genau darum geht es also. Nicht darum, ob es in Deutschland jemals ein genauso verheerendes Erdbeben, einen solch katastrophalen nuklearen Tsunami geben wird wie in Japan. Jeder weiß, dass das genauso nicht passieren wird. Nein, nach Fukushima geht es um etwas anderes. Es geht um die Zuverlässigkeit von Risikoannahmen. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Auch hier hat der radikale und von niemandem erwartete Politikwechsel etwas mit einem Medienwandel zu tun. In einer digitalen Internetkultur lassen sich die Informationen über Katastrophen nicht mehr ignorieren, filtern oder zurückhalten. Es gibt an jedem Ort und zu jeder Zeit eine Kamera, die die Katastrophe live dokumentiert. Und es gibt kein Vergessen mehr. Die Bilder bleiben ewig abrufbar im digitalen Archiv. Das Thema Kernenergie lässt sich nicht mehr aussitzen. Es kann jederzeit vom politischen Gegner reaktiviert werden. Politisch relevante Katastrophen lassen sich in einer Internetkultur weder ignorieren, fehlinterpretieren noch aussitzen. Die Partei mit der richtigen Interpretation profitiert sofort und nachhaltig von den Fakten. Genau aus diesen medientheoretischen Gründen ist es zu diesem spektakulären Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland gekommen. Es war klar, dass man in der deutschen Parteienlandschaft nach Fukushima politisch in eine Dauerdefensive geraten würde, wenn man weiterhin an der Kernenergie festhält.